Leben hat er doch alles versucht, Gerechtigkeit allen zu geben. Trotzdem hat man ihn verflucht. Dinosaurier muss sterben, kein Platz mehr in der Welt. Sein Auftritt ist zu Ende, der letzte Vorhang fällt. So wurde er geopfert der globalen Leistungsschau. Es gibt kein Zurück mehr, Apokalypse Now. Flüchten sich ins Steuerparadies. Der Captain hat das Ruder nicht mehr im Griff, seit die Wählerkunst ihn verließ. Lobbyisten stehen Spiere, mit Geld läuft alles glatt.